Hallo und herzlich willkommen zu dieser kleinen Zwischenepisode. Ich habe einen kleinen Disclaimer zu machen. Ich bin neulich angesprochen worden auf die alten Folgen, die wir hier im Feed veröffentlichen. Das sind alte Folgen aus den Anfangstagen, Anfangsmonaten, Anfangswochen von Nerd, Nerd, Nerd. Die sind zum Teil 5 Jahre alt, denn so lange gibt es dieses Projekt schon. Jetzt im August wird Nerd, Nerd, Nerd 6 Jahre alt. Das will man gar nicht meinen. Und seit ungefähr einem Jahr veröffentlichen wir hier auch bei Nerd, Nerd, Nerd wieder alte Folgen, die sogenannten Classic-Folgen. Das habe ich bisher eigentlich immer gerne gemacht, bis ich allerdings neulich darauf angesprochen worden bin, die sind aber schon manchmal problematisch. Und da muss ich zustimmen. Das liegt vor allem daran, dass ich in den letzten 5 Jahren mich natürlich, und das ist auch wünschenswert, gedanklich ein bisschen weiterentwickelt habe, bestimmte Dinge dazugelernt habe, bestimmte Dinge auch so nicht mehr sagen würde seitdem natürlich. Und ich das auch schon festgestellt habe, als ich in die alten Folgen reingehört habe, dass da bestimmte Dinge gesagt werden, die man so nicht sagt. Und diese Folge, die ihr jetzt hier gerade hört, oder dieser kurze Disclaimer, soll euch nochmal so ein bisschen darauf aufmerksam machen, dass es vorkommen kann, dass in den alten Folgen, in den sogenannten Classic-Folgen, manchmal problematische Sprache geben kann. Da kann es zu sexistischen Aussagen kommen, können auch rassistische Aussagen fallen. Ich weiß das nicht mehr. Ich könnte natürlich jedes Mal hingehen und könnte mir diese Folgen anhören und könnte Sachen rausschneiden, die nicht mehr irgendwie up-to-date sind, die nicht mehr meinem aktuellen Gedankengut entsprechen, die vielleicht zum Teil auch einfach stumm problematisch sind. So viel Mühe möchte ich mir aber tatsächlich mit den alten Folgen nicht mehr machen. Und tatsächlich halte ich es auch für zeitlich unwirtschaftlich, die Dinger nochmal komplett irgendwie ja zu zensieren, ganz übertrieben gesagt. Deswegen hier eben nochmal der Hinweis, also zu sagen, so ein bisschen so für eure eigene Vorsicht, so eine kleine Content-Note eben, dass ihr Bescheid wisst, da kann manchmal Problematisches kommen. Ich bin mir relativ sicher, dass ich bestimmte Dinge oder so ziemlich alles, was da damals gesagt worden ist, so heute nicht mehr sagen würde. Ich verlinke diesen Beitrag jetzt zukünftig immer in den demnächst weiter veröffentlichten klassischen Folgen, damit einfach immer und überall eine Content Note steht vor jeder Episode, sodass ihr immer auch Bescheid wisst oder euch nochmal informieren könnt, dass da gegebenenfalls problematische Aussagen drin vorkommen können. Das soll schon gewesen sein für dieses Mal. Einen wunderschönen guten Tag und auf Wieder Nerd!